Heil des Donnerwart, hellen Schlagen an das Herz, doch die Mitte Wut. Kostbar ist die Kraft, die in Tosen leise bleibt, stürmt und ertrübt. Höchster Luxus ist, Belassenheit strahlt.